Das Reptilienhaus. Hörspiel von Dejan Sorak. Aus dem Kroatischen von Stjepan Adrian Kostri. Das Vieh ist aus Plastik. Sieht aber ziemlich echt aus. Sieht so aus, ist es aber nicht. Es liegt schon 6 Monate an derselben Stelle. Ich war im letzten Herbst hier. Vielleicht hat es sich inzwischen bewegt. Sehen Sie etwa irgendwelche Spuren im Sand? Nein. Also? Die halten Wochen aus, ohne sich zu bewegen. Sehen Sie die Münze oberhalb des linken Auges? Kinder! Nein, mein Treffer, um ihm ein Lebenszeichen zu entlocken. Und es liegt da seit einem halben Jahr? So ist es. Also eine Imitation. Betrug. Trotzdem, es sieht gefährlich aus. Ein Krokodil sieht selbst als Handtasche gefährlich aus. Und als Schuh einfach widerlich. Ich würde sagen, erotisch. Was soll denn daran erotisch sein? Der Kontrast. Die zarte Haut einer Frau und das blutrünstige Reptil. Die furchterregende und wilde Männlichkeit unterworfen und in ein Objekt verwandelt, das der Verschönerung dient. Schwachsinn. Was würde man die Tasche nicht auch aus Weibchen machen? Sein Augenlid zuckt. Es kommt vom flackernden Neonlicht. Da, schon wieder. Unglaublich. Das heißt... Meine Augenlider zucken auch, wenn ich träume. Das verstehe ich nicht. Was? Wenn Sie schlafen und träumen, woher wollen Sie denn wissen, dass Ihre Augenlider zucken? Meine Frau hat es mir erzählt. Und woher will Ihre Frau wissen, dass Sie ausgerechnet träumen, wenn Ihre Augenlider zucken? Der Arme. Der Glückliche. In diesem 4-Quadratmeter-Loch... Es muss weder um Nahrung noch um ein Weibchen kämpfen. Muss sich nicht davor hüten, angeschossen zu werden. Es ist einfach. Was ist der Sinn allen Lebens, angefangen beim Menschen bis hin zum Kakerlack, wenn nicht den Zustand der Nichttätigkeit zu erreichen? Die Freiheit von Bedürfnissen, Instinkten, den Trieben, der Angst. Allein für sich und durch sich zu sein. Es ist stickig hier drin. Sie versuchen halt ein tropisches Klima zu schaffen. Sie versuchen überhaupt nichts. Sie heizen wie verrückt und haben seit Monaten nicht gelüftet. Ich habe eher den Eindruck, Ihre Krawatte beengt Sie. Warum lockern Sie sie nicht? Ein Mann mit loser Krawatte ist ein abstoßender Anblick. Ich bin der Einzige, der sie sieht und mich stößt es nicht ab. Es ist einfach eine Frage der Selbstachtung. Überhaupt. Für einen Zoobesuch sind Sie sehr elegant angezogen am Donnerstagnachmittag um 4:30. Gibt es etwa irgendeine Vorschrift, wie man sich für einen Zoobesuch am Donnerstagnachmittag um 4:30 zu kleiden hat? Auf jeden Fall nicht so wie für ein Konzert. Sie haben es erraten. Später gehe ich noch ins Konzert. Und wo bleibt Ihre Selbstachtung? Wie bitte? Sie werden den ganzen Konzertsaal verpesten mit dem Gestank von diesen Reptilien, Wildschweinen und asiatischen Stinktieren. Selbstverständlich werde ich mich zuvor umziehen. Das heißt, Sie pflegen für beide Orte den gleichen Kleidungsstil. Ich möchte Sie doch bitten, meinen Kleidungsstil nicht zu kommentieren. Aber Sie werden mir gestatten, Ihnen zu sagen, dass Sie hier wie ein Fremdkörper wirken. Hier wirkt jeder wie ein Fremdkörper. Außer die Python. Apropos, Ihr Käfig ist leer. Schauen Sie nach oben. Mir wird schlecht. Die Python liebt die Heizungsrohre. Wegen der Wärme. Die Illusion eines Astes. Wie im Horrorfilm. Wie spät ist es? 5:20. Sie haben auf Ihre Uhr gesehen. Wie soll ich Ihnen sagen, wie spät es ist, wenn ich nicht auf meine Uhr sehe? Weil Sie das schon getan haben, kurz bevor ich danach gefragt habe. Ein Tick. Ein äußerst beständiger Tick. Das war schon das 7. Mal. Ein Tick ist deshalb ein Tick, weil er beständig ist, sich wiederholt. Darf ich Sie um etwas bitten? Darf ich Sie bitten, mich in Ruhe zu lassen und zu verschwinden? Das heißt, Sie bleiben und wollen alleine sein. Allein mit den Reptilien. Richtig. Gut. Aber ich würde Ihnen nicht das Krokodil empfehlen. Sondern das kleine purpurfarbene Tierchen. Es ist viel besser geeignet. Wovon reden Sie eigentlich? Das Krokodil wird Sie vielleicht nur mit dem Schwanz erwischen und Ihnen das Bein abbeißen. Aber an Ihrem Gift stirbt man innerhalb von 7 Sekunden. Sie sind ja nicht normal. Ziehen Sie Ihren schwarzen Lackschuh aus, schlagen Sie mit dem Absatz das Glas ein und dann mit dem Finger auf das Schnäuzchen tippen. Denken Sie etwa, ich bin ein Selbstmörder? Sie sind nervös, blass, geistig abwesend. Sie schauen unentwegt auf die Uhr, weil die Zeit Ihr Feind ist. Und Sie fürchten, dass das Gespräch mit mir Sie davon abhalten könnte. Ich bin kein Selbstmörder! Worum wollten Sie mich eigentlich bitten? Machen Sie Ihren Mantel auf. Falsche Adresse. Ich bin nicht so einer. Was für einer? Soll ich auch die Hose ausziehen? Heben Sie nur die Hosenbeine etwas an. Da gibt's nichts zu sehen. Die Strümpfe gehen bis zum Knie. Macht nichts. Und trotzdem macht es Sie an. Sie sind unverschämt. Sie beleidigen mich. Sie haben mich auch beleidigt. Ich wäre lieber ein Selbstmörder als ein... Ja? Okay. Ich mache mein Sakko auf. Sehen Sie, hebe ein Hosenbein an, dann das andere. Sie sind nicht bewaffnet. Bewaffnet? Ich habe gedacht, Sie wären vielleicht ein Agent oder ein Krimineller. Sie hätten eine geheime Verabredung. Und während Sie warten, taucht irgendein unbekannter Typ auf, der stört und schließlich bei den Krokodilen endet. Ich habe sowas schon mal in einem Film gesehen. Ich will mal ganz offen sein. Es stimmt, ich habe ein geheimes Treffen. Und es stimmt, Sie stören. Ich habe Sie nicht gesehen. Hab nichts gehört. War gar nicht hier. So ist es am besten. Im gegenseitigen Interesse. Wieso im gegenseitigen? Nur in meinem. Das heißt, Sie drohen mir nicht. Gott bewahre, ich bitte Sie nur ganz höflich. Von Mann zu Mann. Keine Geldwäsche? Kein Waffenschmuggel? Nein. Warum sind Sie dann so blass und unruhig? Warum soll ich verschwinden? Und wieso das alles im Reptilienhaus? Es würde Ihnen offensichtlich besser in den Kram passen, wenn ich doch ein Krimineller wäre. Das wird es nicht. Ich würde sofort die Polizei rufen. Gehen Sie. Bitte gehen Sie. Wären Sie so freundlich. Gut, ich gehe. Und ich werde trotzdem die Polizei rufen. Sie sehen verdächtig aus. Sie benehmen sich verdächtig. Sie halten sich an einem verdächtigen Ort auf. Die vom Sonderkommando sind nicht wie ich. Die schießen zuerst und stellen dann Fragen. Ich warte auf eine Frau. Und der da unten lacht sich tot. Ich warte auf eine Frau. In welcher Eigenschaft? Wieso in welcher Eigenschaft? Als Geschäftspartner, als Informant, als Bote, als Chef oder als Untergebener? Dass es sich um das weibliche Geschlecht handelt, hat doch nichts mit dem Charakter des Treffens zu tun. Es hat. Was? Alles. Ich warte auf Sie, weil sie eine Frau ist. Ihre Frau? Nein. Die eines anderen? Die eines anderen. Ihre Geliebte? Meine Geliebte. Ich werde wohl doch zur Polizei gehen müssen. Nachdem ich mich Ihnen anvertraut habe? Nachdem ich alles zugegeben habe, geschwätze ich wie ein Waschweib. Sie sind so falsch wie dieses Krokodil. Tut mir leid. Der Trick ging in die Hose. Welcher Trick? Der auf die spontane männliche Solidarität zu spekulieren. Genau das erwarte ich von Ihnen. Die spontane männliche Solidarität. Und das haut nicht hin. Sie können mir doch nicht weismachen, dass es eine derart verdrehte, hässliche, todunglückliche und verliebte Frau gibt, die sich an einem Donnerstagnachmittag um 16:30 auf ein Treffen in einem Reptilienhaus einlassen würde. Donnerstag ist der einzig mögliche Tag. Und 16:30 nachmittags die einzig mögliche Zeit. Das Reptilienhaus, der einzig mögliche Ort. Das habe ich nicht gesagt. Bei den Hunderten von Restaurants, Hotels, Parks und Hinterhöfen. Ich weiß, es klingt seltsam. Es klingt nicht seltsam, sondern bescheuert. Ihre Krone auf dem Vierer sieht ziemlich marode aus. Mein Zahnarzt hat mir auch gesagt, dass man sie erneuern müsste. Und wieso tun Sie es nicht? Weil sie mir sagt, dass sie ausgerechnet diesen Zahn am liebsten hat. Den einzigen künstlichen, verstehen Sie? Ich verstehe. Eine gute Entscheidung. Er unterscheidet sich sowohl in der Farbe als auch in der Form deutlich von den anderen, die sich nicht gerade durch Schönheit und Gleichmaß auszeichnen. Egal. Warum das Reptilienhaus? Sie verwirren mich. Sie verwirren mich. Wir müssen uns verstecken. Vor Ihrer Frau? Vor meiner Frau. Vor der Welt, Freunden, Bekannten. Vor Ihrem Mann. Ihr Mann weiß von Ihnen? Er weiß nicht von mir als Person, aber er ahnt, dass sie ihn betrügt. Wer ist er? Ein eifersüchtiger Idiot. Warum ein Idiot, wenn er eifersüchtig ist? Das sagt man so. Natürlich ist er kein Idiot, er ist sogar außerordentlich intelligent. Er hat eine fantastische Intuition. In welcher Hinsicht? Er sieht vorher, wo wir uns treffen. Zum Beispiel? Die Umkleidekabine eines mickrigen kleinen Amateurfußballclubs. Und was haben Sie da gemacht? Wir haben uns geliebt. Wie war's? Schrecklich. Ich war nah dran, mich zu übergeben. Aber sie sagte, dass sie der abgestandene Geruch der Männerkörper anmacht. Und dann hörte sie seinen Wagen. Wir sind durch das Toilettenfenster abgehauen. Ich habe mich in den Trikots verheddert, die auf der Leine hingen. Und als Krönung hat mich noch ein Hund angefallen. Warum haben Sie es nicht mal mit irgendwelchen ganz gewöhnlichen, stinknormalen Orten versucht? Es gibt keine gewöhnlichen, normalen Orte. Alle sind sie gefährlich. Wir haben uns mal den Keller einer Hinterhofkneipe im Zentrum ausgesucht, wo absolut niemand aus unseren Kreisen verkehrt. Und prompt nach 5 Minuten taucht plötzlich der beste Freund ihrer Familie auf, der auch zum ersten Mal in seinem Leben dort reinschaute. Er will Brot kaufen, aber der Laden ist geschlossen wegen Salmonellen. Er zieht weiter zum Supermarkt, trifft einen alten Schulfreund, der lädt ihn zu sich nach Hause ein. Im Haus platzt ein Wasserrohr, die Wohnung steht unter Wasser. Zusammen suchen sie den Klempner, der für gewöhnlich in dieser Kneipe verkehrt. Aber diesmal ist er nicht da. Und? Hat er sie gesehen? Nur ihre Waden. Sie warf sich unter den Tisch auf die Knie. Die Stellung war ziemlich unanständig. Ist Ihnen nicht gut? Es ist so stickig hier drin. Gehen Sie an die frische Luft. Gehen wir doch zusammen. Ich muss auf Sie warten. Warten Sie draußen. Nein. Sie wird mich mit einem fremden Mann zusammen sehen, sich erschrecken und davonlaufen. Kommt sie immer zu spät? Mindestens 20 Minuten. Warum kommen Sie dann nicht 20 Minuten später? Dazu habe ich nicht die Nerven. Wenn sie dann doch mal rechtzeitig kommt und ich bin nicht da, wird sie denken, es ist aus und weg ist sie. Für immer. Ist sie hübsch? Ich denke schon. Das heißt, in Wirklichkeit denken Sie, dass sie es nicht ist? Ich denke nicht, dass sie es nicht ist. Sie sagten, ich denke schon, weil andere das vielleicht anders sehen. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Schauen andere Männer sie an, wenn sie mit ihnen zusammen ist? Sie schauen uns beide an. Misstrauisch. Als wären wir Kriminelle auf der Flucht. Bonnie und Clyde. Haben Sie ein Foto von ihr? Ich hatte eins. Sie haben es weggeworfen. Runtergeschluckt. In einem Anfall der Begierde. In Panik. Ich hatte mit einer Rasierklinge das Futter meines Portemonnaies aufgeschlitzt und hatte so ein Geheimfach. Ein erregendes Gefühl, das immer bei mir ist. An meinem Herzen, wenn es in der Jackentasche war. Oder? Als werden Sie nicht ordinär. Eines Tages liege ich in der Badewanne und höre meine Frau sagen, gib mir mal dein Portemonnaie raus, damit ich es nähen kann. Was hatte Ihr Portemonnaie im Bad zu suchen? Es war eine Hose, die Hose auf dem Bügel. Ein seltsames Verhältnis, in dem Sie mit Ihrer Frau leben. Dass sie mein Portemonnaie pflegt? Dass sie nicht ins Bad kommt, wenn sie nackt in der Badewanne liegen. Ihre Mutter war zu Besuch. Und Mutti hätte das als unanständig empfunden? Das nicht, aber sie hätte sofort durchs Schlüsselloch geguckt, um zu sehen, was wir da treiben. Warum haben Sie nicht einfach das Bild herausgeholt und ihr das Portemonnaie gegeben? Und wo sollte ich mit dem Bild hin? In Ihre Puderdose? In die Toilettenpapierrolle? In die Kosmetiktasche? Sie hätte es überall gefunden. In den Abfalleimer. Sie würde wie gewöhnlich ihren Ohrring verlegen und ihn ausgerechnet dort suchen. Auf den Wasserboiler? Ich komme da oben nicht ran. Wenn ich es aus dem Fenster geschmissen hätte, wäre es auf den Balkon des Nachbarn gefallen und er hätte sein Kind zu meiner Frau raufgeschickt, um zu fragen, ob wir das Bild verloren haben. Und in die Toilette? Wenn das Wasser abgeflossen ist, schwimmen trotzdem noch die Fetzen oben auf. Sie wären dazu fähig, das Bild Ihrer Geliebten in Fetzen zu reißen und ins Klo zu werfen? In solchen Situationen gibt es keine moralischen Bedenken. Und was haben Sie nun getan? Habe es im Wasser aufgeweicht, schamponiert und runtergeschluckt. Und dann kam das große Zittern. Was wird, wenn ich eine Darmkolik bekomme? Man mich in die Chirurgie verfrachtet, mich aufschneidet und ein kleines, zerkautes Foto findet aus einem verdammt widerstandsfähigen Material. Meine Frau wartet vor dem OP, der Chirurg kommt mit besorgter Miene auf sie zu und legt ihr die Ursache der ganzen Angelegenheit vor. Ein Albtraum! Und woher wusste Ihre Frau, dass Ihr Portemonnaie kaputt ist? Das Kleingeld ist rausgefallen, hat ein Loch in meine Hosentasche gebohrt, durch das ich dann meine Autoschlüssel verlor, als wir aus dem Theater zurückkamen. In derselben Nacht hat man unser Auto geklaut. Aber vor allem hat sie meine Angewohnheit gestört, meinen Finger in das Loch zu schieben und da herumzuspielen, wenn ich nervös war. Einfach geschmacklos. Mehr als geschmacklos. Was war das für ein Geräusch? Sein Kiefer. Ein schlechtes Omen. Wie heißt sie? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Sie könnten aus purer Boshaftigkeit Ihren Ehemann anrufen und uns verraten. Erzählt sie von Ihrem Mann? Nur von seiner krankhaften Eifersucht. Absolut pathologisch. Einmal hat er ihr, während sie schlief, eine Speichelprobe aus dem Mund entnommen und analysieren lassen, um herauszufinden, ob sich in ihrem Speichel Spuren eines Mannes nachweisen lassen. Und? Negativ. Hat er es ihr erzählt? Er hat gar nichts erzählt. Eine Freundin aus dem Labor des Krankenhauses rief sie an. Wie dem auch sei, seitdem tauschen wir nur trockene Küsse aus. Man kann ja nie wissen, wann der Irre wieder auf die Idee kommt, den Versuch zu wiederholen. Eigentlich hat er uns damit einen Gefallen getan. Wir haben ganz neue Gelüste entdeckt. Die Berührung nur mit den Lippen macht uns wahnsinnig. Vielleicht hat sie sich das alles nur ausgedacht. Vielleicht mag sie sie einfach nicht küssen, weil sie hässliche Zähne haben. Sie hat ihnen selbst erzählt, dass sie nur einen einzigen ihrer Zähne liebt und auch der ist zum Wegschmeißen. Blödsinn. Sie erbebt, wenn sie mich sieht. Sie zittert vor Angst, entdeckt zu werden und dann ihren Mann zu verlieren. Diesen eifersüchtigen Affen? Vor dem Sie sich unter den richtigen Affen verstecken? Er ist ja wohl der größere Affe. Sie sind ja nur neidisch auf eine große Leidenschaft. Sie wollten sagen, auf das große Zittern. Er ist ein gefährlicher Typ. Er hat einen Revolver. Wegen einem blauen Fleck auf dem Schenkel hat sie fast den Kopf verloren. Sie haben sie gekniffen? Habe ich nicht. Gebissen? Sie hat sich an der Waschmaschine gestoßen. Und er bestand auf einer Rekonstruktion des Vorfalls. Der Griff war 5 Zentimeter höher als der Fleck. Wie ist denn das möglich? Das Gleiche hat auch er gefragt. Sie trug hohe Absätze. Hohe Absätze beim Wäschewaschen? Sie wiederholen haargenau seine Worte. Ist doch logisch. Sie dachte an mich, an unsere Leidenschaft. Das hat sie angemacht. Sie machte die Wäsche, lief nackt in hohen schwarzen Stöckelschuhen herum. Und in diesem Augenblick taucht der junge Briefträger auf. Was für ein Briefträger? So etwas gibt es nicht einmal in einem drittklassigen Pornofilm. Sie reden genau wie er. Wie der Briefträger? Wie Ihr Ehemann. Und Sie glauben ihr? Was? Die Geschichte mit den Stöckelschuhen. Was wollen Sie damit sagen? Um Sie geht es doch, nicht um Ihren Mann. Die Geschichte hat sie allein zu diesem Zweck erfunden. Sie schläft mit ihrem Ehemann, der Mann kneift oder beißt sie. Dann kommt sie zu ihnen und sie fragen sie, woher sie den blauen Fleck hat. Haben sie sie gefragt? Habe ich. Und? Ich war wahnsinnig eifersüchtig. Endlich kapiert? Sie hat kein Wort darüber verloren, bis sie danach gefragt haben. Sie meinen... Dass sie mit ihnen und ihrem Mann schläft. Nein! Ihn nicht ranzulassen wäre viel zu verdächtig. Sie ist sogar besser im Bett als vorher. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dass sie besser ist als vorher? Dass sie mit ihrem Mann schläft. Schlafen Sie mit Ihrer Frau? Öfter als zuvor. Aus Angst, ertappt zu werden? Vor Glück, dass ich Sie betrüge. Und dabei denken Sie an Ihre Geliebte? Ich denke nicht an meine Geliebte. Das würde mich blockieren. Denkt sie an Sie? Jede Sekunde. Denkt sie an Sie, während sie mit Ihrem Mann schläft? Sie schläft nicht mit Ihrem Mann. Warum lassen Sie sich nicht scheiden? Weshalb? Um zu heiraten und mit ihr zusammenzuleben. Man flüchtet nicht aus einem Gefängnis, um gleich im nächsten zu landen. Man flüchtet, um frei zu sein. Man flüchtet von Zeit zu Zeit und vorübergehend. Der Reiz der Abwechslung. Und um dann freiwillig zurückzukehren. Zurück in das Gefängnis. So ist es. Jede Freiheit wird mit der Zeit zum Gefängnis. Der Sinn der Freiheit liegt in der Sehnsucht nach ihr. Man kann sie nur bewahren, wenn man rechtzeitig vor ihr flieht. Hier, der da unten zum Beispiel... Vielleicht träumt er gerade davon, dass er am Ufer des Nils liegt. Die Sonne brennt, ein Vogel putzt seine Zähne, er posiert vor den Touristen auf dem Schiff und dann gleitet er ab ins Wasser, beißt einem Kollegen die Kehle durch, einfach nur so, um vor irgendeinem hochnäsigen Weibchen anzugeben. Er träumt von der Freiheit. Und wenn man ihn durch irgendeinen Zufall einpacken und zurück an den Nil schicken würde, würde er in spätestens 2 Tagen Krokodilstränen nach diesem Pavillon vergießen. Er würde begreifen... Das Krokodil würde begreifen. Ich spreche metaphorisch. Wir sprechen wortwörtlich über dieses Krokodil hier. Es würde begreifen, dass sich all diese Freiheit langsam in eine ermüdende Routine verwandelt, in eine Gewohnheit. und dass es auch hier Regeln gibt, die es zu lernen hat, denen es sich unterwerfen und anpassen muss. Also alles aufs Neue und von vorne, auf das alles wieder alt wird und in die Alltäglichkeit versinkt. Und es ist nicht mehr so jung und naiv, um sich Illusionen zu machen. Ich verstehe. Sie lassen sich aus Gewohnheit nicht scheiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, in eine neue Wohnung zu kommen und wieder lernen zu müssen, wie ich im Halbschlaf, wenn ich nachts um 2:30 auf die Toilette gehe, den Lichtschalter im Dunkeln finde. Oder zum Beispiel der Klodeckel. Seit 10 Jahren liegt er mir, wenn ich auf der Toilette sitze, auf dem Rücken. Die ersten 6 Monate hat es mich unendlich genervt. Aber jetzt könnte ich auf dieses Gefühl nicht mehr verzichten. Diese eisige Berührung kommt mir wie eine Umarmung vor, eine mütterliche Umarmung, verstehen Sie? Ich fühle mich entspannt und sicher. In jedem Hotel und an jedem anderen Ort, an dem die Deckel diesen Fehler nicht aufweisen, lege ich sie mir selbst auf den Rücken. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Und Sie? Was ich? Die Klodeckel? Ihre Geliebte. Die Frauen sind da anders. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als die Scheidung. Ihre eigene? Meine. Die Bereitschaft eines Mannes, ihretwegen die Scheidung einzureichen, ist für sie das größte Aphrodisiakum überhaupt. Und wie geht es Ihnen ohne dieses Aphrodisiakum? Ach, also davon gibt es genug. Das heißt, Sie machen hier falsche Versprechungen. Sie belügen sie. Ach, das sind weder Lügen noch falsche Versprechungen. Es ist ein Spiel, das von mir erwartet wird. So wie die Pute von dem Truthahn erwartet, dass er sich aufbläht, obwohl beide wissen, dass es keinerlei Bedeutung hat. Sie haben gerade Ihre Geliebte mit einer Pute verglichen. Und dass ich mich selbst mit einem Truthahn verglichen habe, zählt nicht? Das ist etwas anderes. Ein dummer Truthahn sagt man nicht, aber eine dumme Pute. Höchstens, er bläht sich auf wie ein Truthahn. Das sage ich ja auch. Ich blähe mich auf wie ein Truthahn. Ich werde vor deinen Mann treten und ihm sagen, ich liebe ihre Frau, ich lasse mich ihretwegen scheiden und sie gehört von nun an zu mir, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und was, wenn sie es ernst nimmt? Sie ist nicht so blöd, es ernst zu nehmen. Vielleicht lacht sie innerlich über ihre dumme Angeberei und es würde ihr niemals in den Sinn kommen, sich ihretwegen von ihrem Mann scheiden zu lassen. Sie kennen die Frauen nicht. Ebenso wenig, wie sie sich bei Krokodilen auskennen. Das Vieh ist aus Plastik. Schwachsinn. Eine kleine Provokation, um das Gespräch anzufangen. Ein Intelligenztest. Und Sie sind durchgefallen. Jeder normale Mensch hätte gelacht. Aber Sie hätten fast eine Dissertation geschrieben, um mich davon zu überzeugen, dass es sich um ein Reptil aus Fleisch und Blut handelt. Sie sind leicht zu manipulieren. Ist die Botschaft angekommen? Sie behaupten also, dass sie mich manipuliert? Warum sollte sie das tun? Es macht ihr Spaß, aus Ihnen einen Narren zu machen. Sie denkt sich die pathologische Eifersucht ihres Mannes aus. Seine Hellseherei. Sie lotst sie in Umkleidekabinen und Reptilienhäuser. Und in Wahrheit macht sie aus Ihnen ein Reptil. Metaphorisch gesprochen, versteht sich. Das hier hat wenigstens Würde. Nichts als niederer männlicher Neid. Sie tun mir leid. Sie tun mir leid. Und Sie langweilen mich vor allem. Ich weiß nicht, wer wen langweilt. Sie ermüden mich mit den intimsten Angelegenheiten aus Ihrem Privatleben. Selbst dem Psychiater gegenüber, den Sie bezahlen, wäre es geschmacklos, so viele erniedrigende Details in so kurzer Zeit zu erzählen. Sie wären daran erstickt, wenn Sie es nicht bei jemandem losgeworden wären. Ihre Geliebte tut mir leid. Und Sie ihr bestimmt auch. Sie haben mich ganz gemein provoziert, mit der Polizei gedroht. Sie ist immer noch nicht da. Sie kommen zu spät zu Ihrem Konzert. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle verschwinden. Sind Sie etwa der Besitzer dieses Pavillons? Haben Sie ihn gepachtet? Ich bin ein Besucher mit einer ordentlichen Eintrittskarte und kann mich hier aufhalten, solange ich will. Ich bitte Sie höflichst, mir den Gefallen zu tun und zu gehen. Ich werde Ihnen den Gefallen tun, sobald sie kommt. Wieso nicht gleich? Wieso gleich? Damit ich mich in der Zwischenzeit wieder beruhigen kann. Sie haben mich auf die Palme gebracht. Ich Sie? Ich habe nicht ein einziges Wort über mich verloren. Ihre Fragen? Sie mussten nicht antworten. Ich bitte Sie, gehen Sie. Sobald ich Sie sehe. Weshalb müssen Sie sie sehen? Weil ich ein menschliches Wesen bin. Dass Sie kein Krokodil sind, weiß ich auch. Selbst wenn Sie einem Krokodil das erzählt hätten, was Sie mir erzählt haben, wäre es neugierig zu erfahren, wie sie aussieht. Wieso interessieren Sie sich eigentlich für die Geschichte eines Ihnen vollkommen unbekannten Mannes? Gehen Sie ins Kino und Sie werden wissen, warum. Das hier ist aber kein Film, sondern schlicht das Leben. Ich bin kein Filmheld. Vielleicht ist sie eine Heldin. Was um Himmels Willen hat sie ausgerechnet jetzt hierher geführt? Welcher Teufel hat sie gerade jetzt hierher geritten? Donnerstags um 4:30 kommt sonst niemand her. Woher wollen Sie das wissen? Das war schon 5-mal so. Sie haben sie schon 5-mal hier getroffen? 3-mal. Also ist sie 2-mal nicht gekommen? Ich bin 2-mal als Vorhut gegangen, das Terrain sondieren. Und selbst nach dem 5. Besuch haben Sie noch immer nicht begriffen, dass das hier ein waschechtes Krokodil ist. Wissen Sie, worin der Unterschied zwischen uns beiden besteht? Sie beschäftigen sich mit dem Krokodil, ich beschäftige mich mit ihr. Und was haben Sie hier getrieben? Was denken Sie? Sie haben doch nicht. Wir haben doch. Wo? Hier. Auf dem Gitter über dem Krokodil? Die Farbe war ganz frisch. Ihre Haarfarbe? Das Gitter. Sie hatte danach Streifen auf ihrem Rock. Aus Tweed. Wie bitte? Ist Ihnen schon wieder schlecht? Nicht wieder, sondern ununterbrochen. Wenn Sie so stur sind und nicht an die Luft gehen. Das ist eine verräterische Spur. Was hat sie mit dem Rock gemacht? Gar nichts. Sie hat es nicht bemerkt. Sie haben es bemerkt. Aber erst am nächsten Morgen an meinem Auto sitzt. Zum Glück hat ihr Mann nichts gesehen. Er, der ihren Speichel analysieren lässt, der mit einer Lupe ihre Klamotten untersucht, um ein einziges ihrer Haare zu finden. Woher wissen Sie, dass er das tut? Ich nehme es an. Ich verliere keine Haare. Wieso haben Sie dann fast eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Schon als Baby hatte ich eine hohe Stirn. Ihnen gehen die Haare aus. Sie behandeln sie, als wären sie aus Nitroglycerin. Ihre Haare sind so kunstvoll angeordnet wie Ikebana. Das Gitter hat Sie auf die Idee gebracht. Auf was für eine Idee? Ihr Haar blond zu färben. Ich bin von Natur aus blond. Sie lügen. Gut, ich bin von Natur aus brünett. Sie wollte, dass ich blond werde, so wie Sie. Sollte ich durch Zufall ein Haar verlieren, das dann in Ihrem BH gefunden würde, wäre das nicht so verdächtig. Ihre Bekannten haben Sie sicher ausgelacht. Ich hatte ein perfektes Alibi. Ein Monat am Meer, die Sonne, das Ozonloch, die verschiedensten Ultrastrahlen und so. Das Haar war ausgeblichen. Und wie haben Sie sich vor Ihrer Frau gerechtfertigt? Ich sagte ihr, seit Jahren erzählst du mir, wie sehr dir blonde Männer gefallen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Jetzt bin ich eben auch blond. Es war für sie der größte Liebesbeweis, den ich ihr jemals erbracht habe. Und währenddessen lacht ihre Geliebte über den Blödmann, über den sie uneingeschränkte Macht besitzt. Färbe dir die Haare blond und prompt macht er's. Sie haben offensichtlich bittere Erfahrungen mit Frauen gemacht. Bittere Erfahrungen? Was würden Sie sagen, das salzige Salz? Alle Erfahrungen sind bitter, sonst sind es keine Erfahrungen. Was lernt man schon aus Frieden und Wohlbefinden? Alles verdampft spurlos, wie ein süßer Nebel. Erfahrung entsteht allein aus Bitterkeit, Schmerz, Enttäuschung. Ihre Frau betrügt Sie? Meine Frau betrügt mich. Mein Beileid. Wieso Beileid? Es ist traurig, erniedrigt zu werden. Glauben Sie nicht, dass Sie noch mehr erniedrigt werden als ich? Es kommt darauf an, wie der Mensch sich dabei fühlt. Ich fühle mich nicht erniedrigt. Sondern? Betrogen. Verraten. Haben Sie denn etwas unternommen? Gar nichts. Sie sind sich nicht ganz sicher? Ist denn Hamlet ganz sicher, dass sein Onkel seinen Vater ermordet hat und mit seiner Mutter schläft? Er ist es. Und weshalb unternimmt er nichts? Weil er ein Feigling ist? Nein. Er will nur die Welt nicht so annehmen, wie sie ist. Eine fiktive Wirklichkeit ist ihm lieber als die reale. Er akzeptiert keine Erfahrung, denn sobald er die Weisheit und die Bitterkeit erlangt, wäre er nicht mehr er selbst. Er würde sich für immer verändern. Ein endloses Spiel mit dem Schmerz ist ihm lieber, als wenn dieser Schmerz durch eine definitive Erkenntnis schwinden würde. Unter dem Vorwand, nach einem endgültigen Beweis zu suchen, zögert er das Handeln hinaus, soweit er kann. Und so suchen Sie auch einen endgültigen Beweis? Ja. In flagrante? In flagrante. Was würden Sie unternehmen? Das. Und Sie untersuchen mich nach Waffen? Und dabei tragen Sie selbst einen Revolver? Ich bitte Sie, machen Sie Ihren Mantel zu, ich bekomme Gänsehaut. Wissen Sie, was in Wirklichkeit diese Münze bedeutet? Sie haben das Krokodil beworfen, um ihm ein Lebenszeichen zu entlocken. Ich habe Kopf oder Zahl gespielt. Zahl... Sie betrügt mich. Kopf, sie betrügt mich nicht. Es müsste umgekehrt sein. Zahl bedeutet Gewinn, Kopfverlust. Und was ist passiert? Die Münze ist inzwischen die Schuppen gefallen und senkrecht stecken geblieben. Nun soll jemand sagen, ob es Zahl oder Kopf ist. Sehr bezeichnend. Unerträglich. Warum haben Sie nicht eine zweite Münze geworfen? Ich hatte kein Kleingeld mehr. Was tun Sie eigentlich hier? Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit um 4:30 nachmittags? Um 2:30 nachts. Um mir zu entkommen, begebe ich mich an die Orte, die nichts mit meinem Leben gemein haben. An die ich keinen Grund habe zu gehen. Ich sauge Partikel des Lebens auf, die sich gänzlich außerhalb und neben mir befinden. Sie saugen auf? Dieses Krokodil, die Python und die Kobras? Erzählen Sie mir nur nicht, dass Sie danach von den Kanarienvögeln träumen. Ist Ihnen endlich klar, warum ich nicht weggehen will, bevor sie kommt? Um zu sehen, wie sich eine Frau benimmt, die ihren Mann betrügt, damit Sie das mit dem Verhalten Ihrer Frau vergleichen können. Und zu prüfen, ob die Frau, auf die Sie warten, nicht meine Frau ist. Sie? Ihre Frau? Unmöglich. Warum sollte das unmöglich sein? Ihr Mann braucht -6 Dioptrien und Sie tragen nicht mal eine Brille und auch keine Linsen. Er zieht das linke Bein nach von einem Bruch, den er schon seit 8 Jahren nicht operieren lässt. Er hat eine Nase wie ein Cockerspaniel. Ihre erinnert eher an die eines Indianerhäuptlings. Sie sind groß und kräftig, er ist ein dürrer Zwerg. Wie heißt denn Ihr Mann? Ich habe schon gesagt, dass ich es Ihnen nicht sagen werde. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin... Angenehm. Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich Ihren ebenso wenig. So ist das halt meistens beim Vorstellen. Die Menschen murmeln nur ihren Namen vor sich hin. Wenn Sie sich so sicher sind, dass Sie nicht auf meine Frau warten, warum fürchten Sie sich dann, den Namen der Dame, die erscheinen soll, zu nennen? Es ist wohl logisch, dass ein Mann den Namen seiner Geliebten verheimlicht. Doch warum sollte man den Namen seiner Ehefrau verheimlichen? Warum sind Sie denn so sehr an dem Namen meiner Frau interessiert? Um Sie von dem Gedanken abzubringen, dass Ihre Frau meine Geliebte ist. Und ich zum Beispiel nenne Ihnen den Namen. Und Sie stellen fest, dass es ein und dieselbe Person ist. Plötzlich schauen Sie zum 8. Mal auf die Uhr, stellen fest, dass Ihre Geliebte nicht erscheinen wird und Sie zum Konzert müssen. Sie verdrücken sich, meine Frau erscheint, ich erschieße Sie. Man verhaftet mich in derselben Nacht und Sie kommen glimpflich davon. Das heißt, Sie würden auch den Liebhaber erschießen? Selbstverständlich. Aber Sie zuerst. Im Affekt. Und den Liebhaber mit Vorsatz. Als Tüpfelchen auf dem I. Was machst du denn hier? Fragst du mich? Ich werde wohl kaum einen unbekannten Herrn danach fragen. Einen unbekannten Herrn? Wiederhole mich nicht, sondern antworte auf meine Frage. Wir beide. Verzeihen Sie. Schweigen Sie! Wir beide warten darauf, dass du erscheinst. Ihr beide? Wir beide. Ich hätte mir nicht mal im Traum vorstellen können. Dass ich dich endlich erwische. Du mich? Ich hab dich erwischt. Wobei? Dass du dich heimlich mit Männern triffst. Wer von uns beiden trifft dich mit Männern? Ihr beide wart hier und ich hab euch erwischt. Wieso bist du so rot und erhitzt? Der Temperaturwechsel. Natürlich, von dem Schock. Richtig. Draußen sind es 2 Grad minus und hier 30 plus. Ich meine den seelischen Schock. Oh, und du glaubst nicht, dass ich einen seelischen Schock bekommen sollte, wenn mein eigener Mann sich um 4:30 zu einem geheimen Treffen mit einem anderen Mann in den Reptilienpavillon aufmacht? Ein geheimes Treffen? Du sprichst von einem geheimen Treffen? Ich bin dir gefolgt, als du die Praxis verlassen hast. Endlich habe ich deine Tricks durchschaut. Donnerstags um 4 kommt die alte Frau Anita. Du sagst, wir müssen ein wenig warten, meine Dame, bevor wir das Inlay einsetzen können. Dann bedudelst du sie mit Ravel und sie schläft im Stuhl ein. Dann schleichst du dich raus. Ich dachte, du gehst zu jemandem in die Wohnung oder ins Hotel, aber sieh an, es ist der Zoo. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier im Park treffen sich Liebespärchen und ich denke, dass du ihnen hinter einer Hecke versteckt zuschaust. Ich bin nie hinter einer Hecke versteckt. Wo du doch schon heimlich deine Frau beim Duschen beobachtest. Ich habe dich niemals heimlich beim Duschen beobachtet. Ach, und wie konnte es dann passieren, dass ich dir das Nasenbein breche, als ich plötzlich die Tür aufmachte? Ich hatte mich nur gebückt, um die Krawatte aufzuheben. Ich bitte mich zu entschuldigen. Es ist nicht angenehm, Zeuge von Ehestreitigkeiten zu sein, mit Ihrer Erlaubnis. Sie sagen, wo Sie sind. Das ist alles ziemlich widerlich. Fass dich kurz und sei ehrlich. Ich bin bereit, mir die bittere Wahrheit über deine Neigungen anzuhören. Du behauptest immer noch, dass du diesen Herrn nicht kennst? Ich habe ihn niemals in meinem Leben gesehen. Und Sie behaupten, meine Frau nicht zu kennen? Ich habe sie niemals in meinem Leben gesehen. Und warum haben Sie dann einen roten Kopf? Warum zittern Sie, als stünden Sie unter Strom? Enttäuschte Hoffnung. Weil Ihre Frau gekommen ist und nicht die, auf die ich gewartet habe. Warum verstellt ihr euch? Das ist wirklich überflüssig. Wir uns verstellen? Dein Freund behauptet, auf eine Frau gewartet zu haben, um euch ein Alibi zu verschaffen. Und du spielst den eifersüchtigen Ehemann und greifst ihn an, weil er angeblich auf mich gewartet hat. Dieser Mann hier ist dein Geliebter. Meiner bestimmt nicht. Ich habe einen unschlagbaren Beweis. Mehrere unschlagbare Beweise. Er selbst hat sie mir geliefert. Wie bitte? Er hat mir die intimsten Details über sich und seine Geliebte erzählt. Das haben Sie tatsächlich getan? Es regt dich auf, nicht wahr? Ich rege mich aus Prinzip auf. Die Frauen sind die wirklichen Männer und die Männer sind geschwätzige Weiber. Du ahnst nicht einmal, mit wem du dich eingelassen hast. Heute habe ich es erfahren. Wieso schaust du mich an? Um dich geht es doch. Und was würdest du zu einem Liebhaber sagen, der bereit ist, das Foto seiner Geliebten in kleine Stücke zu zerreißen und ins Klo zu werfen aus Angst vor seiner Ehefrau? Ist das wahr? Es ist wahr. Dich frage ich nicht. Verehrte Dame, ich lehne solch eine Frage und solch ein Gespräch entrüstet ab. Unbeachtet Ihrer Entrüstung. Stimmt es oder nicht? Es stimmt nicht. Wie können Sie nur so schamlos lügen? Ich belüge die Dame nicht. Ihnen habe ich allen möglichen Blödsinn erzählt, nur damit Sie mich in Ruhe lassen. Ich war nämlich hier mit meiner Freundin verabredet, meine Dame. Ihr Mann hat mich mit seiner Anwesenheit regelrecht vergewaltigt. Vergewaltigt? Da siehst du es, es passt alles zusammen. So ist es. Es passt alles zusammen. Er verlangte von mir, dass ich meinen Mantel ausziehe und ihm meine Knöchel zeige. Natürlich. Dieser Mann erzählt seiner Geliebten was von Scheidung, verspricht ihr die Ehe. Und dabei denkt er nicht den Traum daran. Und weißt du warum? Weil er die Vorstellung nicht ertragen kann, dass er ohne... Seine Frau bleiben müsste? Ohne seinen Klodeckel, der ihm in den Rücken fällt. Darin sieht er eine mütterliche Umarmung. Ein ziemlich verdrehter Ödipus-Komplex. Wenn ich mich mal einmischen darf. Stellt sich einer diesen Zynismus vor. Wenn ich mich mal einmischen darf. Wenn ich mich mal einmischen darf, meine Dame. Die Sache ist die, dass Ihr Ehemann davon überzeugt ist, dass Sie ihn betrügen. Du tust das also auch? Was heißt das? Ich tue es auch. Wer noch? Das tust du also auch? Dass du einem unbekannten Menschen deine intimsten Angelegenheiten anvertraust? Ich verachte euch. Alle beide. Du wagst es zu behaupten, dass ich dich betrüge. Und wer erniedrigt sich denn von uns beiden? Wer verfolgt wen und spioniert wem nach? Ich dir! Und das tun doch nicht jene, die betrügen, sondern die, die betrogen werden. Ich habe unwiderlegbare Beweise, dass ihr beide ein Liebespaar seid. Wir beide ein Liebespaar? Wir beide ein Liebespaar! Unwiderlegbare Beweise. Erstens, erinnerst du dich, als ich im Frühjahr in deinem BH ein braunes, männliches Haar fand? Das ist wirklich absolut niveaulos. Außerdem ist der Herr blond. Der Herr ist brünett. Er hat Ende des Sommers seine Haare blond gefärbt. Das war ein Scherz. Blond ist meine natürliche Haarfarbe. In haargenau derselben Nuance wie das künstlich blonde Haar meiner Ehefrau. Warum sollte das unmöglich sein? Heutzutage ahmen die künstlichen Farben perfekt die natürlichen nach. Man sieht es auf den ersten Blick, dass der Herr von Natur aus blond ist. Von Natur aus brünett. Geben Sie mir eines Ihrer blonden Haare. Dann lasse ich es analysieren, zusammen mit jenem braunen Haar und... Sie bewahren es noch immer auf. Selbstverständlich. Und Sie werden sehen, dass Sie zu ein und derselben Person gehören. Nun, nehmen Sie meine Herausforderung an? Das ist keine Herausforderung, sondern lächerlicher Schwachsinn. Wie eine Speichelanalyse. Was für Speichel? Ein Tollwuttest? Ein Tollwuttest des eifersüchtigen Ehemannes an seiner Geliebten, mit anderen Worten von mir. Soweit ich weiß, bist du mein Ehemann, aber nicht der Mann seiner Geliebten. Hier geht es um ein und denselben Mann. Dieses Detail mit dem Speichel ist gelogen, denn ich habe niemals deinen Speichel analysieren lassen, um herauszufinden, ob du einen anderen geküsst hast. Schade. Ich hätte dich gerne so eifersüchtig gesehen. Der zweite unwiderlegbare Beweis. Der blaue Fleck auf dem Oberschenkel seiner Geliebten, identisch mit dem blauen Fleck auf deinem Oberschenkel. Ach, du meinst den, als du mich gebissen hast? Ich meine den, als du in der Ekstase gefleht hast, dich hart anzufassen. In Ekstase? Was ist? Können Sie es nicht ertragen, dass sie doch mit mir schläft? Und das lustvoll? Es widerspricht meiner guten Erziehung, dass Sie vor einem Fremden darüber sprechen, wie Sie mit Ihrer Frau schlafen. Ihm hast du vorgelogen, dass der von der Waschmaschine stammt. Noch nie habe ich mich an der Waschmaschine gestoßen. Aber du liebst es, beim Wäschewaschen nackt auf hohen schwarzen Stöckelschuhen herumzulaufen. Und genau darüber wusste er Bescheid. Und wenn schon? Als wäre ich die einzige Frau auf der Welt, die beim Wäschewaschen nackt und in hohen schwarzen Stöckelschuhen rumläuft. Dann die Umkleidekabine des Fußballclubs. Eines Donnerstags, so um 5, bin ich tatsächlich mit meinem Wagen zu dieser Umkleidekabine gefahren. Und ich hörte das Hundegebell im Hof, desselben Hundes, der ihn gebissen hat, während ihr durch das Fenster geflüchtet seid. Da siehst du es. Du hast deine geheimen Wege, von denen ich nichts weiß. Und wer sollte dann eifersüchtig sein? Was hast du bloß dort gemacht? Bestimmt nicht das, was du da getrieben hast. Ich habe da nichts getrieben. Ich war nicht mal dort. Du müsstest eigentlich wissen, wie empfindlich ich auf Gerüche reagiere. Ich könnte nicht einmal den Geruch der Dressmänner von Christian Dior ertragen. Geschweige denn den Geruch eines Amateurfußballclubs. Woher weißt du, dass es ein Amateurclub war? Ich denke kaum, dass man an die Umkleidekabinen des Stadions mit dem Wagen rankommt. Und dass diese Umkleidekabinen auch noch einen Hof mit einem Hund haben. Er schläft mit seiner Frau. Es ist nur logisch, dass ein Ehemann mit seiner Frau schläft. Es ist aber nicht logisch, dass du das mit einem so schmerzerfüllten Unterton sagst. Ich schlafe nicht mit meiner Frau. Warum streiten Sie das so panisch ab? Ich streite gar nichts panisch ab, ich sage die Wahrheit. Mir gegenüber haben Sie das Gegenteil behauptet. Ich schlafe mit meiner Frau mehr als zuvor, haben Sie gesagt. Und dabei denke ich überhaupt nicht an meine Geliebte. Seltsam. Die Männer denken meist an ihre Geliebten, wenn sie mit ihren Ehefrauen schlafen. Woher willst du das wissen? Meine Freundinnen haben mir gesagt, dass ihnen ihre Liebhaber das gewöhnlich erzählen. Ich betrüge meine Geliebte nicht. Wieso geben sie sich einer unbekannten Frau gegenüber als loyaler Geliebter und nicht als loyaler Ehemann aus? Ist das nicht verdächtig? Da stimme ich meinem Ehemann zu. Auch mir scheint, dass Sie viel zu panisch abgestritten haben, mit Ihrer Frau zu schlafen. Und was geht Sie das beide überhaupt an, mit wem ich schlafe oder nicht? Weil es nicht um uns zwei geht, sondern um uns drei. Ich möchte nicht ein Teil Ihres Dreiecks werden. Das ist unser Dreieck. Der Beweis Nummer drei. Ein Farbabdruck auf deinem Tweedrock. Blau wie dieses Gitter. Blau wie das frisch gestrichene Verkehrszeichen, an das ich mich gelehnt habe. Diese stehen für gewöhnlich aufrecht. Dieses lag aber waagerecht. Straßenarbeiten. Gitterarbeiten. Ihr habt euch an dieses Gitter gelehnt, während ihr euch geliebt habt. Ich war noch nie im Leben hier. Ich habe dich beobachtet. Du bist keineswegs hereinspaziert, als wäre es zum ersten Mal. Du kamst herein, als wäre dir alles gut bekannt. Ansonsten hättest du dich wenigstens nach der indischen Kobra umgedreht, die dich aus einem halben Meter Entfernung anstarrt. Ich bin nicht hierher gekommen, um der indischen Kobra nachzuspionieren, sondern dir. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier eigentlich treibst. Der Herr leidet an Schlaflosigkeit. Mein Herr, mein lieber Herr. Er schläft die ganze Nacht wie ein Baby durch, mit einem seligen Lächeln. Während ich unter Schlaflosigkeit leide, mich fragend, warum das so ist. Das stimmt. Ich leide nicht unter Schlaflosigkeit. Dafür habe ich aber einen Revolver. Pass doch auf, du könntest dich verletzen. In Wirklichkeit legst du mir Selbstmord nahe. Das wäre wohl für euch beide die beste Lösung. Steck ihn ein, das passt überhaupt nicht zu dir. Ich verlange von dir, dass du zugibst, dass dieser Mann dein Liebhaber ist. Ich muss Sie warnen, sollten Sie das Gleiche auch von mir verlangen, werde ich sofort gestehen, auch wenn es der Wahrheit nicht entspricht. Ich fürchte mich schon vor einer Pistole, wenn sie noch im Halfter steckt. Und erst recht, wenn sie auf mich gerichtet ist. Sie habe ich gar nichts gefragt. Gibst du es zu oder nicht? Ich gebe gar nichts zu. Ich bitte Sie, mein Herr. Wären Sie so nett, meiner Frau hinunterzuhelfen? Wohin? Es ist nicht hoch. Keine 2 Meter. In das Krokodilsloch? Wenn sie es mir nicht gestehen will, vielleicht gesteht sie es ihm. Werden Sie mir helfen? Oder muss ich allein hinunterspringen? Sie werden doch nicht... Ich meine... Offensichtlich bin ich dazu gezwungen. Da es keinen Mann gibt, der mich in Schutz nimmt. Haben Sie die Spitze bemerkt? Das Einzige, was ich merke, ist Übelkeit. Nun, ich bitte um Ihre Hand. Haben Sie das gehört? Sie hat Sie gerade um Ihre Hand gebeten und das vor Ihrem Ehemann. Es tut mir leid, gnädige Frau. Ich kann nicht. Ich bin nicht schwer. Sie werden keinen Hexenschuss kriegen. Sie sollen ja auf der Stelle helfen. Ja doch, sofort. Nehmen Sie bitte nur den Revolver weg. Oh, ein Glück, dass ich einen weiten Rock trage. Ich frage dich noch einmal. Gibst du es zu, dass dieser Mann dein Liebhaber ist? Ich gebe es nicht zu. Steig hinunter. Wenn du einen blutigen Beweis für deinen Irrtum brauchst, kannst du ihn haben. Huch, ich habe mir den Absatz abgebrochen. Sie haben mich fallen lassen wie einen nassen Sack. Bewegen Sie sich nicht. Kommen Sie ihm nicht zu nahe. Geh zu ihm. Recht so? Willst du, dass ich mich auf seinen Rücken setze? Er scheint zu erwachen. Er riecht das Parfüm. Zum letzten Mal frage ich dich. Gibst du es zu? Ich gebe es nicht zu! Leise! Streichle seine Schnauze. Zwischen seinen Augen. Oder ich schieße. Ich habe auch schon ekligere Reptilien gestreichelt. Gleich reißt er das Maul auf. Tu's nicht! Gestehst du es? Nein! Schäm dich, du Mörder! Auf ein unschuldiges Tier zu schießen! Unglaublich. Er ist nicht mal aufgewacht. Hat nur einmal im Traum gegähnt. Unglaublich. Sie haben die Münze getroffen. Schauen Sie, sie hat ein Loch in der Mitte. Komm, Liebste. Lass mich dich hochheben. Du hast eine fürchterliche Probe bestanden. Oh. Ich danke dir. Der Glaube an dich und mich, an die Wahrheit, gab mir die Kraft. Ich bitte dich von Herzen, mir zu verzeihen. Ich verzeihe dir. Ich liebe dich. Wenn ein Mann sogar zu einem Verbrechen bereit ist, ist das der größte Beweis seiner Liebe. Ich muss mich auch bei Ihnen entschuldigen, mein Herr. Auch ich entschuldige mich, dass ich zu dem ganzen Missverständnis beigetragen habe. Sie weinen? Ein Happy End rührt mich immer zutiefst. Selbst bei den blödesten Seifenopern. Sie meinen, das hier wäre in Wirklichkeit eine blöde Seifenoper? Das hier war eine antike Tragödie. Ich habe die vollkommene Katharsis durchlebt. Bitte nehmen Sie mein Taschentuch. Ich bitte dich, wisch du ihm die Tränen ab. Hm. Wie eine holde Jungfer einem traurigen Ritter. Ist es gut so? Auch ich werde langsam gerührt von dem Anblick. Und nun müsste ich doch mit Ihrer Erlaubnis zu diesem Konzert. Was steht auf dem Programm? Die zweite von Bruckner. Wir werden uns niemals mehr sehen. Trotzdem möchte ich nicht, dass wir auseinandergehen, wenn Sie auch nur noch den Hauch eines Zweifels haben. Nicht einmal mehr einen Hauch. Und das werde ich Ihnen beweisen. Ich lasse Sie für einen Augenblick allein. Hä? Ich warte auf dich im Wagen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht alleine mit Ihrer Frau. Fürchten Sie, dass Ihre Freundin Sie mit einer anderen Frau hier vorfinden könnte? Meine Freundin wird offensichtlich nicht mehr kommen. Es geht mir um das Konzert. Ich werde es nicht schaffen, mich umzuziehen, und Ihr Beweis ist überflüssig. Dennoch, tun Sie mir diesen Gefallen. Hier, nimm die Schlüssel, Liebling, und lass den Wagen warm laufen. Ich komme sofort. Meine Dame, wieso wollen Sie mit mir alleine bleiben? Ich habe meine Gründe. Sag mir nur noch, ich bitte dich, was hat dich dazu gebracht, donnerstags um 4:30 ins Reptilienhaus zu gehen? Das Schicksal. Ich verstehe nicht, wieso du das Schicksal herausforderst. Wir haben ihn gerade davon abgebracht, sind gerade noch davongekommen, und dann sagst du, ich habe meine Gründe. Er wird wieder misstrauisch werden, den Revolver neu laden und zurückkommen. Wir sind davongekommen? Wir haben ihn davon abgebracht? Eigentlich du, ich habe nur geholfen. Indem du mich kaltblütig den Krokodil zum Fraß vorgeworfen hast. Das war nicht kaltblütig. Ich bewundere deinen Mut, es nicht zu gestehen. Mut? Ich habe es nicht gestanden, aus Scham dich zu kennen. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe. Ich werde vor deinen Mann treten und ihm sagen, ich liebe ihre Frau. Und sie gehört von nun an zu mir, ob es ihm gefällt oder nicht. Du hast behauptet, nicht mehr mit ihm zu schlafen. Waschmaschine! Wie naiv ich war. Nicht nur, dass du mit deiner Frau schläfst, sondern du denkst nicht an mich. Minus 6 Dioptrien, hat eine Nase wie ein Cockerspaniel. Und siehe da, ein gut aussehender Mann, sogar besser aussehend als ich. Schönheit ist nicht alles. Ich wollte nur prüfen, ob du leugnest, dass er besser aussieht als ich. Und du bist bereit, mein Foto zu zerreißen und ins Klo zu werfen. Er ist so eifersüchtig, dass er meinen Speichel analysieren lässt. Nicht einmal ein Krokodil würde darauf einfallen. Lässt dich für mich nicht scheiden wegen eines Klodeckels. Während du Wäsche machst, läufst du vor ihm nackt in hochhackigen Schuhen. Du bist doch nur ein ganz gewöhnlicher. Du hast mich gezwungen, mich blond zu färben. Damit ich sehen kann, inwieweit sich dieser kleine, verlogene Feigling manipulieren lässt. Ich würde mich deinetwegen niemals von meinem Mann scheiden lassen. Ich würde mich deinetwegen niemals von meiner Frau scheiden lassen. In diesem Fall denke ich... Nun? Hab doch wenigstens so viel Mut, es auszusprechen. Ich denke, dass es am besten wäre, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ja, ich denke das nicht. Ich bin mir sicher. In Wirklichkeit weiß er es. Er weiß es. Deswegen hat er uns auch alleine gelassen. Damit das geschieht, was eben geschehen ist. So ist es. Jetzt triumphiert er bestimmt. Er hätte auch allen Grund dazu. Wir sind die Verlierer. Elisa? Ja? Ich dachte... Sprich. Dass wir noch nicht gänzlich besiegt sind. Dass wir jetzt, wo wir uns keine Illusionen mehr übereinander machen... Dass wir nun was? Wo uns die Last abgenommen wurde. Wo uns keine Enttäuschung mehr droht. Und wo er davon überzeugt ist, dass wir endgültig auseinander sind. Ich dachte, am nächsten Donnerstag um 4:30. Am nächsten Donnerstag um 4:30 habe ich einen Termin bei der Kosmetikerin. Dann am Donnerstag darauf. Um 4:30? Es ging auch um 5. Besser 4:30. Hier. Vielleicht ist es hier wirklich am sichersten. Wollen wir gehen? Ich gehe alleine. Wenn er uns zusammensieht, könnte er Verdacht schöpfen. Er hat eine fantastische Intuition. Das Vieh ist vielleicht doch aus Plastik. Sieht aber echt aus. Sie hörten Das Reptilienhaus, Hörspiel von Dejan Sorak, aus dem Kroatischen von Stjepan Adrian Kostre. Es sprachen Elisa Marlene Dikov, Eugen Christian Redl, Anton Friedhelm Tock, Ton Ulrich Speicher, Barbara Burlefinger und Annette Mattheis, Regieassistenz Annette Kürmeier, Regie Christiane Ohaus. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 1996.